In einem Beitrag appellierte die Internetzeitung der USA Koreaner Minjok Tongsin vom 15. Juni an alle Landsleute dazu, einen dynamischen Kampf für Souveränität und Landesvereinigung zu führen und die gemeinsamen nationalen Feierlichkeiten zum 71. Jahrestag der Befreiung Koreas um jeden Preis zustande zu bringen.